Meine mannigfaltigen Studien und vor allen Dingen meine etwa 8-jährige Sprechstundenpraxis brachten mich zu der Entdeckung, dass die eine Seite des menschlichen und tierischen Körpers vom Vater, die andere von der Mutter stammt. Das gilt natürlich nicht abgezirkelt in Hinsicht auf die Substanz, sondern in Hinsicht auf die Konstitution, den Bau, die Lagerung und die Funktion der Organe wie auf ihre Formung. Da nun letzten Endes der Körper der stoffliche Niederschlag eines Spannungsfeldes ist, so muss dieses Spannungsfeld des Menschen auch ein zweifaches, ein aus zwei Feldern zusammengekuppeltes Spannungsfeld sein. Daraus ergeben sich natürlich sehr viele wichtige Folgerungen, die ich hier nicht ausführen kann, aber wir werden sehen, wie wohl irgendwelche Forschungsresultate anderer Forscher meine Entdeckung stützen können. Die verschiedenen Geschlechter entstehen dann nach meiner Ansicht dadurch, dass das eine Feld das Übergewicht hat. Wo kein Feld Übergewicht hat, ist körperlich oder seelisch Zwitterhaftigkeit vorhanden. Erlangt das eine Feld das Übergewicht erst nach der Geschlechtsbestimmung, so ergibt sich später der Weib-Mann oder das Mann-Weib. Wie bekannt ist, stellt sich nun die Wünschelrute, je nachdem, was sie zum Ausschlagen bringt, in verschiedenen Richtungen vom Wünschelrutengänger aus gesehen ein. Aus den verschiedenen Richtungen und aus dem Winkel zur Horizontale zieht man dann seine Rückschlüsse in Hinsicht auf die Art des Strahlfeldes. Eisen, Kohle, Gold, Wasser und so weiter. Es ist ähnlich wie mit dem siderischen Pendel. Der Pendel schwingt in gewisser Weise verschieden, je nachdem, ob das Objekt positiv oder negativ ist. Man erkennt zum Beispiel positive Metalle und negative Metalle. Der vorzügliche Wünschelrutenforscher Dr. Med Adam Voll schreibt in seinem Buche »Die Wünschelrute und der siderische Pendel« aus dem Verlag Altmann Leipzig unter anderem Folgendes: »Ebenso können wir mit Sicherheit annehmen, dass die alten Germanen schon mit der Rute gearbeitet haben.« Am ausführlichsten hat sich Grimm in seiner Deutschen Mythologie, Band 2, Seite 926 und folgende hierüber geäußert. Er weist darauf hin, dass in einer althochdeutschen Glosse, diese reichen zurück bis ins 8. Jahrhundert, der Caduceus des Merkur durch Wunsziligerda übersetzt wurde. Es ist die Gerte, durch deren Besitz man alles irdischen Glückes teilhaftig wird. Das Wort Wunsch bezeichnet den Inbegriff von Glück und Heil. Ein anderer Name war Wickerrute, von Nordhochdeutsch Wicken, Zaubern, Weissagen. Die Dichter des 13. Jahrhunderts bedienen sich schon des Ausdruckes Wünschelrute. Besonders Konrad von Würzburg, gestorben 1287, sagt von Maria in seiner Goldenen Schmiede 664, »Du bist die Wünschelgerte, damit uns einem Stein Wasser war geslagen.« In seinem Trojanischen Krieg spricht er 19.888 von der Helene, »Schöne als eine Wünschelgerte kam sie geslichen Ufricht.« Und noch 2215, alles Heiles ein Wünschelries. Gottfried von Straßburg sagt in seinem Minnelied 2.9 der Gnade einer Wünschelrute um 1210. Die wichtigste Stelle aber findet sich im Nibelungenlied der Ausgabe Bartsch, Strophe 1124 im 19. Abenteuer, allerdings einer eingeschalteten Strophe. Der Wünsche, der lag da unter vom Golde ein Rütelin, der das erkundet, der möge Meister sinn. Wohl in all der Werte über jetzlichen Mann. Es möge noch eine Stelle im Parsival erwähnt werden, obwohl sie nicht ganz sicher auf die Rute bezogen werden kann. Auf einem grünen Schmardi trug sie den Wunsch vom Pardi. Bede Wurzeln und Ries, dat wats in Ding, dat hieß der Gral, eher den Wunsches Überwahl. Vers 236, 20 bis 25. In Anselms Berner Chronik 2, 8 findet Grimm den Ausdruck Glückstäblin. Ausführliche Sage von einem Wünschelstab, den der heilige Kolumban 550 bis 615 einem armen Manne schenkte und den dieser auf Anraten seiner Frau zerschlug, findet sich in Adamanis Scoti Vita für Kolumbal Kapitel 24. Wegen des hohen Atomgewichts geht die Route senkrecht in die Höhe, bei Gold aber nur nach Nord, West und Ost, bei Silber nach Südwest und Ost, bei Kupfer nach Nordwest, Nordost, Südwest und Südost, bei Zinn nur nach West und Ost, ebenso beim Diamanten. Diese Abhängigkeit vom Kompass ist aber nur im Stehen und Fahren gegeben, nicht aber beim Gehen. Nun berichtet Dr. Voll auf Seite 41 des erwähnten Buches der Ausschlag über den Menschen. Halte ich die Rute über den Scheitel eines Menschen, so wendet sich bei fast allen Männern die Spitze derselben gerade nach vorne, das ist positiv, bei Frauen aber meistens gerade nach hinten, das ist negativ. Lässt man dann den Betreffenden die Arme seitlich ausbreiten, dann behält über dem rechten Arm die Rute den Ausschlag wie über dem Kopfe bei, über dem linken nimmt sie aber den entgegengesetzten ein. Geht man langsam an der Vorderseite herunter, so ändert sich die Lage ungefähr in der Nabelgegend und schlägt in das Gegenteil um. Ebenso kann man beobachten, dass die Rückseite einen anderen Ausschlag hat als die Vorderseite. Man kann also den Menschen mit einem Magnetstab vergleichen, der an seinen Enden entgegengesetzt polarisiert ist. Nach Reichenbach und Bär sollen die zwei Geschlechter immer verschieden polarisiert sein, das männliche soll stets positiv, das weibliche aber negativ sein. Ich habe auch dieses nicht völlig bestätigen können. Wohl muss ich jetzt zugeben, dass in weitaus den meisten Fällen die Männer positiv und die Frauen negativ sind, aber es gibt doch auch nicht wenige Menschen, bei denen das umgekehrte Verhältnis festgestellt werden kann. Bei einigen geht die Route zwischen der positiven und negativen Stellung hin und her, diese sind offenbar neutral. Noch eine ganz hochwichtige Tatsache muss ich erwähnen. Ich fand, dass Ehepaare nur dann sich eines Kindersegens erfreuten, wenn sie unter sich heteropolar waren, wenn also der eine Teil positiv, der andere negativ war. Ich kam auf diese Entdeckung durch einen Misserfolg. Ich hatte gefunden, dass die Ehepaare unter sich heteropolar waren und wollte dieses in einer größeren Gesellschaft zeigen. Bei 3 Paaren war dies nicht der Fall, worüber ich sehr viel Spott einstecken musste. Nachts dachte ich über diesen Misserfolg nach und plötzlich fiel mir auf, dass gerade diese Ehepaare kinderlos waren. Ich habe dann dieser Sache eine große Aufmerksamkeit geschenkt und konnte obige Regel aufstellen. Großjohann, geheimer Baurat, fand auch die verschiedene Polarität der Geschlechter. Professor Wendler fand, dass bei Forstmeister Kelber Erlangen sich die Wünschelrute viel rascher über Frauen senke als über Männern. 3 Frauen, welche männlich langsam reagierten, waren trotz mehrjähriger Ehe kinderlos. Auffallenderweise erwähnt Wendler nichts davon, dass ich als Erster die Fruchtbarkeit auf die Polarität zurückgeführt habe. Man schweigt mich ständig tot, und wenn man nach vielen Jahren meine Anschauung als richtig anerkennen muss, dann hat man eine sehr interessante Entdeckung gemacht. Auch sonst noch bietet die Wünschelrute der Medizin neue Aufgaben. Ich habe gefunden, dass über jedem Herzen die Rute senkrecht nach oben geht und glaube annehmen zu dürfen, dass dieses auf die Tätigkeit dieses Organes zurückzuführen ist. Denn auch über dem krampfhaft angespannten Muskel geht die Rute nach oben. Über kranken Stellen geht die Rute senkrecht nach unten.